Ich sollte es hier nochmal erwähnen, sämtliche Titel, die wir in diesem Soundcheck hier gehört haben, sind aus den letzten Jahren. Also die sind nicht alt, sondern tatsächlich aktuelleren Datums, relativ frisch eingespielt. Der war auch relativ neu vom kanadischen Musiker Ron Sexsmith. Er hat mittlerweile sein 8. Album veröffentlicht und wird mittlerweile auch außerhalb seiner Heimat immer bekannter. Kein Wunder, seine Stimme und seine Songs haben wirklich was Hypnotisches. Bleib aber ganz sparsam instrumentiert, wie das gerade gehörte Stück And Now The Day Is Done. Zeit für ein weiteres Stück für Isabel Campbell aus Glasgow, das sie mit Mark Lanegan auf dem Album Ballad of the Broken Sea veröffentlicht hat. Das heißt Revolver.